Wozu? Um sich, nachdem man sie beerdigt hat, neue Menschen in seine Nähe zu holen? Frau und Kinder? Und auch diese nachher ohne einen Groschen und ohne ein Stück Brot zu hinterlassen? Also, nun ja, da beschloss ich denn, mir das Geld der Alten anzueignen, um es zu benutzen für mein Studium an der Universität, ohne der Mutter zur Last zu fallen und zu meinen ersten Schritten nach der Beendigung des Studiums. Und dies alles gleich groß und radikal auszuführen, um eine vollkommen neue Laufbahn zu beginnen und einen neuen, unabhängigen Weg einschlagen zu können. Nun ja, und das ist alles. Nun, und dass ich die Alte erschlagen habe, war selbstverständlich schlecht von mir. Und nun genug davon. Völlig erschöpft schleppte er seinen Bericht bis zu diesem Ende und ließ den Kopf sinken. »Aber nein, das ist nicht richtig. Nicht richtig«, rief Sonja verzweifelt aus. »Kann man denn so? Nein, das ist nicht richtig.« »Du sagst, dass es nicht richtig ist. Und ich habe doch aufrichtig berichtet. Habe die Wahrheit gesagt. Was ist denn das für eine Wahrheit? Oh Gott!« »Ich habe doch nur eine Laus getötet, Sonja. Eine unnütze, scheußliche, schädliche Laus.« »Wie? Ein Mensch soll eine Laus sein?« »Auch ich weiß, dass er keine Laus ist«, antwortete er, sie eigentümlich betrachtend. »Aber ich lüge ja, Sonja«, fügte er hinzu. »Ich lüge schon die ganze Zeit. Das ist alles nicht richtig. Du sagst die Wahrheit. Es waren ganz, ganz, ganz andere Gründe. Ich habe seit langem mit niemandem gesprochen, Sonja. Der Kopf tut mir jetzt scheußlich weh.« Seine Augen brannten in fieberhaftem Glanz. Er begann beinahe zu fantasieren. Ein unruhiges Lächeln irrte um seine Lippen. Die ungeheure geistige Erregung verbarg kaum die äußerste physische Erschöpfung. Sonja begriff seine Qual. Auch ihr begann zu schwindeln. Und wie sonderbar er sprach, als wäre alles eigentlich beinahe verständlich. Aber wie denn? Wie denn, oh Gott? Und sie rang die Hände vor Verzweiflung.